alles hängt am Jammern. Ich höre den Leuten zu, doch vieles hört sich schlank an. Keiner spricht mit dem anderen. Unfreundlichkeit, Neid und Blindheit bringt uns auseinander. Ich frag mich, wann mal endlich die Zeit ist. Ohne Gewecker, ich sag euch, mir reicht es. Mit Elisabethen, Schwarzen, Erbsenzählern, NPD-Wählern, ich find das nicht okay, Mann. Denn ich allen geht es schlecht und nicht jeder ist im Recht, wenn ihr die Schuld nur den anderen zusprecht. Ich will mein Leben genießen, lass es mir nicht vermiesen von fiesen Platzen, die es hassen zu lieben, es hassen zu geben, lieben zu nehmen, dieses System. Vor Konservativen liegt es zu stehen und zu stehen, was ist mit den ganzen Jugendlichen? Geht es um Jugendhäuser, wird das Geld nur gestrichen, verbissen. Wie die alten Gestalten, die es nicht aushalten, wenn sie Kids vor ihrem Haus aufhalten, die on auf taub schalten. Ich habe keinen Bock, ich will nur raus, Deutschland macht mich krank. Ich brauche Urlaub, hey Deutschland, ich brauche Urlaub, denn du machst mich down, ich will hier endlich raus. Oh Deutschland, wie siehst du aus, dein Himmel ist grau, doch ich bin gut drauf. Hey Deutschland, ich brauche Urlaub, denn du machst mich down, ich will hier endlich raus. Oh Deutschland, wie siehst du aus, dein Himmel ist grau, doch ich bin gut drauf. Hey Deutschland, so viele Typen hier sind verklemmt und das locker nach genügend Bier. Als ich im Süden war, in meinem Urlaub, ja, hab ich gemerkt, wie Deutschland mich nervt. Da waren die Menschen nicht so verbittert und fies. Da scheint sogar die Sonne, wenn sich ein Gewitter ergießt. Hitler, der Krieg und Hartz IV steckt in den Köpfen. Den Leuten geht es schlecht, es hat kein Zweck, sich zu öffnen. Wenn ich in den Bus steig, sich mir in den Gesichtern nur der Frust zeigt. Alle mies drauf sind und dann bis zum Schluss schweigt, weiß ich. Ich bin daheim, hier ist jeder mein Feind. Ich bin hier geboren, komm mir vor wie ein Fremder. Ich bin Deutsch, doch ein mentaler Ausländer. Sender hat keinen Bock mehr, er will nur raus. Deutschland macht ihn krank, er braucht Urlaub. Hey Deutschland, ich brauche Urlaub, denn du machst mich down, ich will hier endlich raus. Oh Deutschland, wie siehst du aus, dein Himmel ist grau, doch ich bin gut drauf. Hey Deutschland, ich brauche Urlaub, denn du machst mich down, ich will hier endlich raus. Oh Deutschland, wie siehst du aus, dein Himmel ist grau, doch ich bin gut drauf. Nein, ich will mich nicht beschweren, dann wär ich auch nicht anders und ich hätte nichts gelernt. Ich muss ja zugeben, dass wir hier gut leben und ich versuch eben, auch wenn mir Leute auf den Fuß treten, ist nicht so schwer zu nehmen, nicht so ernst zu sehen, nicht immer klar zu stehen. Auch mal Scherz erzählen, es wär ein Problem, wenn hier keiner was zu essen hätte. Kein Strom, kein Wasser, nicht mal eine Zigarette, geschweige denn eine Bierpalette, Goldkette. Alle sind am Jammern, keiner da, der das Volk rettet. Vielleicht sind das nur Bayern oder Franken, die erkranken an ihren eigenen geistigen Schranken. Ich will den Sonnenschein tanken, ich will nur raus, Deutschland macht mich krank. Ich brauche Urlaub, hey Deutschland, ich brauche Urlaub, denn du machst mich down, ich will hier endlich raus. Oh Deutschland, wie siehst du aus, dein Himmel ist grau, doch ich bin gut drauf. Hey Deutschland, ich brauche Urlaub, denn du machst mich down, ich will hier endlich raus. Oh Deutschland, wie siehst du aus, dein Himmel ist grau, doch ich bin gut drauf. Doch ich bin gut drauf, doch ich bin gut drauf.